Kapitel 11. Gesund und munter. Aufgabe 6b. Was haben die Leute vergessen? 1. Puh, war das anstrengend. Jetzt erstmal schnell unter die Dusche. So, mein Handtuch und... Oh nein, ich habe gar kein Duschgel mitgenommen. Macht nichts, du kannst von mir was haben. Oh super, danke.